Bayerns Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, Freitagnacht. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid und nicht irgendwo feiert und uns nicht verfolgen könnt. Also, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie immer eine freie Themennacht und wie immer unsere kostenfreie Telefonnummer für euch, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über welches Thema, über all das, was euch interessiert, was euch auf den Nägeln brennt. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer, der ist 42 Jahre alt und heißt Thorsten. Hallo Thorsten. Hallo Jürgen. Thorsten, so, über was reden wir beide? Wir reden darüber, dass meine Frau mich am Montag verlassen hat, nach einem fürchterlichen Streit, den wir vorher hatten. Am Montag? Ja. Nach wie viel Ehejahren? Wir sind 3 Jahre verheiratet und 5 Jahre zusammen. Was war denn das für ein Streit? Es ging aus meiner Sicht eigentlich um Kleinigkeiten, die ihr aber viel bedeutet haben. Ich habe da gerade nochmal drüber nachgedacht. Es hat wahrscheinlich wieder angefangen mit Geld. Das sind viele der Meinung, dass ich zu viel Geld für meine Hobbys ausgebe. Ich denke, das war der Auslöser. Was hast du für Hobbys? Ich habe Modellbau und Fotografieren. Aha, und das kostet viel Kohle? Ja, auf jeden Fall. Was deine Frau nicht gefällt oder gefallen hat? Es hat wahrscheinlich dann im Haushalt gefehlt. Sie hat mir also mal gesagt, du bestellst immer wieder Sachen, die wir dann nicht bezahlen können und wo wir dann die Rechnungen dann kommen, dann Mahnungen und so. Also das Thema Geld war immer wieder schon ein Streitpunkt zwischen euch beiden? Nicht immer wieder, manchmal halt. Und dann kam noch dazu, dass sie der Meinung war, dass ich in der letzten Zeit ihr nicht genug geholfen habe im Haushalt und mich nicht um unseren Sohn richtig gekümmert habe und so. Ach, ihr habt ein gemeinsames Kind? Ja, das ist wie alt? Sohn, 2,5. Und das Kind ist jetzt mit deiner Frau weg? Ja, die sind beide bei ihren Eltern. Ja, stimmt das? Hast du im Haushalt nicht genug geholfen? Im Nachhinein denke ich ja. Ich habe darüber nachgedacht in den letzten Tagen. Ich denke, ich habe wirklich nicht genug getan. Bist du denn berufstätig auch? Ja, ich bin Lokführer und wir haben ja sehr merkwürdige Arbeitszeiten teilweise und dadurch bin ich auch nicht wirklich viel zu Hause, was dann auch noch dazu kommt. Okay, da kann man ja auch nicht von dir verlangen, dass du nun extrem viel zu Hause machst, wenn du einen Vollzeitjob hast. Dennoch, was hatte sie denn von dir verlangt, was du noch machen solltest? Einfach nur ein bisschen unterstützen, auch mal spülen, mal staubsaugen, Kleinkram halt, der im Haushalt anfängt, was ich alles halt nicht gemacht habe. Ist sie denn auch berufstätig? Nein. Nee. Nein, sie ist halt durch den Kleinen halt zu Hause und dann auch noch hier, ich weiß nicht genau, wie das heißt, Babyjahr, Elternzeit, irgendwie diese 3 Jahre da, wo man dann sowieso nicht arbeitet. So, jetzt hat das bei euch so gerappelt in der Kiste, dass sie weggegangen ist. Hast du Sorge, dass sie jetzt ganz weg ist, dass sie nicht mehr zurückkommen will? Ja. Es ist so eskaliert, wir haben uns fürchterliche Sachen an den Kopf geworfen. Was war denn das Fürchterlichste? Ich bin mir nicht mehr genau ganz sicher, ob ich zu ihr gesagt habe, ich möchte, dass sie geht oder wenn du möchtest, dann geh. So. Ja, gut, das ist eine harte Drohung oder eine harte Formulierung, aber fürchterlich ist es ja noch nicht. Ja, doch, es ist schon fürchterlich, aber ich dachte jetzt irgendwie eine Beleidigung, hättet ihr euch gegenseitig auch gesagt. Ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern. Es ist durchaus möglich, dass ich sie beleidigt habe. Ich war so sauer in dem Moment. Durch diese ganze Geschichte hat sie sich auch ein bisschen von mir zurückgezogen, weil sie sich wohl vernachlässigt gefühlt hat oder so, weil ich ihr nicht genug geholfen habe. Ich wollte mal sagen, das wird ja nicht jetzt, wahrscheinlich hat dieser Streit das fast zum Überlaufen gebracht am Montag. Sowas sammelt sich an, eine Unzufriedenheit. Ist denn da vielleicht noch eine andere Unzufriedenheit neben Geld und Haushalt? Hast du dich denn so genug um sie gekümmert, um ihre Bedürfnisse? Ich aus meiner Sicht schon. Wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, ich wäre froh, wenn ich es eher gemerkt hätte. Nee, ich meine, so hast du dich so herzensmäßig ihr gegenüber nett verhalten. Ich liebe diese Frau abgöttisch. Ich will sie wiederhaben. Ja. Also Zärtlichkeiten so gab es immer wieder mal. Ja. Aus meiner Sicht viel zu wenig. Ich hätte also gerne viel mehr gehabt. Ich habe auch, sie hat sich irgendwie ein bisschen von mir zurückgezogen. Ich denke, durch diese ganze Geschichte, Seit wann merkst du das denn, dass sie sich ein bisschen zurückgezogen hat? Das ist mir so das erste Mal aufgefallen vor 2-3 Monaten. Mhm. Wenn ich sie in den Arm nehmen wollte, dass sie mich weggeschoben hat oder so. Nein, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss das und das alles machen. Kann ja auch sein, dass sie auf emotionale Distanz zu dir gegangen ist, aus welchen Gründen auch immer, die wir nicht wissen. Ja. Und dann kommt diese Geldgeschichte dazu, dann kommt dazu, dass du vielleicht nicht genug hilfst im Haushalt. Aber vielleicht ist viel gravierender, was da so im Verborgenen brodelt. Ich fürchte auch, mittlerweile. Du willst auf jeden Fall die Frau wieder haben und du liebst die Frau sehr. Ja. Habt ihr am Montag, war das nur der schlimme Streit, habt ihr innerhalb der Woche jetzt mal irgendwie Kontakt gehabt? Jeden Tag. Jeden Tag? Jeden Tag, weil... Wie? Per Telefon oder wie? Nein, ich fahre dann zu ihren Eltern, die wohnen hier so ungefähr 8 Kilometer von uns weg, damit ich halt mit ein bisschen Kontakt mit dem Kleinen habe. Ja, und wie ist die Stimmung jetzt dann so gewesen? Schlecht. Sie ist hart wie Stahl und kalt wie Eis. Ihr habt aber nicht weiter über euch geredet und über eure Ehe. Ich habe es immer mal, also am Dienstagabend war sie dann nochmal hier. Hm? Aber ich habe das am Anfang gar nicht ernst genommen. Sie hatte mir eine SMS geschickt auf die Arbeit. Ich war dann arbeiten nachmittags. Ich bin weg und habe Timmy mitgenommen. Hm. Und also Timmy ist unser Sohn. Hm. Und habe gedacht, die kommt nach einer Nacht kommt die schon wieder. Dienstag da passierte nichts. Dann habe ich weiß nicht, ob ich sie angerufen habe oder sie mich. Jedenfalls haben wir uns dann unterhalten und haben dann gesagt, okay, wir treffen uns abends in der Wohnung und besprechen das alles. Da hat sie mir dann nochmal halt alle die Gründe aufgezählt, hier mit Haushalt und ich kümmere mich nicht genug um den Jungen und so. Und dann habe ich sie irgendwann gefragt, wann kommst du denn wieder? Da sagt sie gar nicht, ich habe meine Entscheidung getroffen. Hat sie dir denn noch andere Gründe aufgezählt, als die du mir gerade schon genannt hast? Ja, es waren noch ein paar mehr. Sie sagte, wenn ich dann abends nach Hause komme, teilweise sind wir ja dann 12, 13, 14 Stunden auch von zu Hause weg, dann sitze ich hier noch 2, 3 Stunden vorm Fernseher, gehe dann mitten in der Nacht ins Bett, stehe um 9 Uhr auf und fahre um 11 Uhr zum Dienst. Mhm. Das ist natürlich wirklich nicht viel. Ich weiß, dass sie recht hat. Ja. Das ist falsch. Ich könnte auch, wenn ich... Also sie fühlt sich vernachlässigt. Ja. Rundherum. Das fängt beim Haushalt an und endet in Herzensangelegenheiten. Wahrscheinlich. Ja. Auweia. Und sie ist hart wie Stahl im Moment, sagst du. Ja. Kalt wie Eis. Und sie sagt, sie will nicht zurückkommen. Ich habe in einer Sekunde habe ich Hoffnung und in der nächsten Sekunde weiß ich, sie kommt nicht wieder. Es ist fürchterlich. Es ist wie Karussell oder Achterbahn. Wenn du ihr eine Eheberatung vorschlagen würdest, würde die darauf einsteigen? Ich habe es alles schon getan. Ich habe gesagt, ich mache ein Anti-Aggressionstraining. Ich mache eine Eheberatung. Stopp. Anti-Aggression? Bist du sehr aggressiv? Nein, ich denke nicht. Ich war an dem Tag war ich sehr aggressiv. Nur an dem einen Tag? Ja, dann brauchst du halt kein Anti-Aggressionstraining machen. Das ist ja Quatsch. Ich war fürchterlich wütend. Okay. Stichwort Eheberatung. Würde sie darauf eingehen? Ich weiß es nicht. Sie hat mir bis jetzt keine Antwort gegeben. Ich habe es ihr angeboten. Also ich finde, das ist die einzige Chance. Wenn sie das nicht macht und sie weiter offensichtlich mit dir auch nicht sprechen will, dann weiß ich es auch nicht. Es kommen teilweise kleine Gespräche dann zustande, wenn ich da bin. Aber dann... Das ist nicht viel. Ich habe heute noch mit ihr gesprochen oder gestern mit ihr gesprochen. Dann ist der Kleine dann ins Bett gegangen, mit Mittagsschlaf machen. Ich habe weinend vor ihr gesessen. Es ist aber auch manchmal sehr schwierig, wenn zwei Leute sich so verfahren haben in ihrer eigenen Situation. Da ist es oftmals so hilfreich, wenn da eine neutrale, fachkundige Person bei ist. Ja. Das kann im Prinzip nicht schaden. Es muss nicht immer nutzen. Das ist auch klar, aber es kann nicht schaden. Schlag es ihr vor. Ja, ich habe es ihr vorgeschlagen. Also sie sagt dann auch, ich möchte jetzt nicht darüber reden. Und dieses Jetzt, dieses Wort ist meine letzte Hoffnung. Ja, genau. Dann lass sie doch. Ja gut, das ist ja schon ein ganz schönes Signal. Ich möchte jetzt nicht darüber reden. Das heißt, sie fühlt sich vielleicht bedrängt und unter Druck gesetzt. Und lass sie doch einfach mal ein bisschen in Ruhe. Lass sie doch mal kommen. Das ist meistens das Klügste, was man überhaupt machen kann in Beziehungen. Nicht hinrennen, nicht klammern, nicht wahnsinnig sein. Genau das habe ich gemacht. Ja, am Anfang. Alles Quatsch, alles Unsinn. Versuche als dich einfach. Ich wirklich gemerkt habe, sie meint das ernsthaft. Ja, okay, aber so kriegst du sie nicht zurück. Also nimm dich mal, schalt mal einen Gang runter. Ja. Sei mal ein bisschen souveräner. Vielleicht wirst du auch interessanter dann für sie. Ich habe jetzt also heute und gestern den SMS-Kontakt also fast auf null reduziert. Es waren heute 5 Stück am ganzen Tag. Und ist auch noch zu viel. Was gibt's denn da 5 Mal am Tag zu Simsen? Ja, ging darum. Also mein Chef hat mich dann aus dem Verkehr gezogen gestern, weil ich auf der Arbeit zusammengebrochen bin mit dem Weinkrampf. Und der hat mich dann zum Arzt geschickt, da habe ich ihr geschrieben, hier, ich bin jetzt beim Arzt fertig, würde gerne zu euch kommen zum Beispiel. Und hat sie dann darauf geantwortet, dann habe ich wieder geantwortet, okay, ich fahre jetzt los, bin in einer Stunde da. Mhm. Und dann heute Nachmittag hatte ich ihr nur was geschrieben, dass ich was liegen lassen habe, ob sie mir das mitbringen kann, vielleicht morgen, weil sie bringt mir morgen den Sohn hierher. Okay. Ich kann da auch morgen nicht hinfahren, weil zu allem Elend ist auch noch unser Auto in der Werkstatt. Ja, weißt du, da gerade was für ein gutes Beispiel. Du musst ihr nicht schreiben, dass du zusammengebrochen bist und beim Arzt warst und dass es dir nicht gut geht. Nein, lass mich das mal erklären. Damit setzt du sie auch wieder unter Druck. Da machst du ihr gleich ein schlechtes Gewissen. Guck mal, liebe Ehefrau, ich bin zusammengebrochen, weil alles so schrecklich ist. Das habe ich ihr nicht geschrieben. Ich hatte ihr nur geschrieben, so, ich bin jetzt fertig und könnte kommen. Ja, aber die wusste doch, warum du beim Arzt warst. Ja, der Kontakt läuft auch zwischen meinen Eltern und ihren Eltern so ein bisschen und daher wussten sie das also okay. auch. Okay, also Richtlinie müssen wir jetzt im Detail gar nicht besprechen. Richtlinie wäre einfach, dich ein bisschen mehr zurückzunehmen. Mhm. Glaub es mir, du wirst für sie auch attraktiver und interessanter. Als wenn du da rumhechelst und wie wahnsinnig baggerst, das ist alles Quatsch. Ja, ich habe das heute schon ein paar Mal gehört. Ja, die Sache mit der Eheberatung wird die vielleicht im Kopf haben und hoffen mal darauf, dass da noch ein Rest Interesse ist und Rest Liebe und dann wird sie schon kommen. Und dann stehst du irgendwie viel besser da. Thorsten, ich drücke dir die Daumen, dass es so klappt, Mensch. Ja, super. Für dich und deine kleine Familie wünsche ich es dir von ganzem Herzen, wirklich. Ja, vielen Dank. Alles Gute. Ja, danke. Kannst du mir noch ein Autogramm schicken? Sehr gerne. Dann rufst du, legst du bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay, alles klar. Okay, tschüss. Tschüss, Thorsten. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer für euch. Und hier ist die Viktoria, die ist 20. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Viktoria. Und was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass ich, wie gesagt, 20 bin und an einem seltenen Eierstockkrebs erkrankt bin. Ich hab's nicht verstanden. Du bist erkrankt an was? Eierstockkrebs erkrankt. Mhm. Seit wann? Im November letzten Jahres wurde das festgestellt. Wie ist das rausgekommen? Ich bin am Freitag, den 13. November, wach geworden. Ja. Mit Schmerzen im Unterleib. Im Unterleib? Genau, aber nicht stark, sondern so ein leichtes Ziehen. Mhm. Und nach langem Hin und Her bin ich dann zum Arzt. Mhm. War schon Nachmittag. Also an demselben Tag bist du zum Arzt? Ja, klar. Ja. Wollte das ja abgeklärt haben. Ja. Und dann hatte die Ärztin mich untersucht und hat mich einfach nur noch in die Gynäkologie überwiesen, weil sie meinte, unklare Prozesse im Unterleib. Mhm. Ja, da ist man ja selber erstmal ein bisschen absolut geschockt. Ja, klar. Kriegt man Angst. Ja, und dann sitzt man da so wie auf heißen Kohlen und dann wird man im Krankenhaus reingebeten. Mhm. Wird man untersucht und dann so bekommt man an den Kopf geknallt, dass man da einen Tumor im Unterleib hat. Und das mit 20 Jahren? Ja. Oder mit 19 vielleicht voriges Jahr noch, weiß ich nicht. Nee, ich bin gerade 20 geworden zu der Zeit. Mhm. Wie ging es dann weiter, Viktoria? Da war ein Tumor diagnostiziert im Unterleib und dann? Ja, genau. Also der war ziemlich groß. Der war 1 Kilo schwer. Der ging vom rechten Eierstock aus. Mhm. Wurde dann, also das war wie gesagt Freitag, Montag direkt operiert und musste bis Donnerstag warten, um zu erfahren, ob es gut oder bösartig ist. Mhm. Ja, war halt bösartig. Ja. Und dann wurde ich nach Hause geschickt mit der offenen Haltung, ob ich nochmal operiert werden muss, um zu gucken, ob er gestreut hat, weil man das nicht sofort gemacht hat. Ja, gerade 2 Stunden zu Hause habe ich den Anruf bekommen, wir müssen nochmal operiert werden. Ach du, wo genau operiert? Nochmal im Unterleib? Ja, aber also ich hatte erst einen Schnitt unterhalb des Bauchnabels. Ja. Und der wurde dann erweitert ungefähr bis zum Brustbein. Mhm. Also habe ich jetzt quasi vom Brust bis Schambein einen langen Schnitt. Also hatte dieser Krebs in den Bauchraum hineingestreut? Das wollte man ja gucken. Ja. Und das war ja nicht so. Das war also nicht so. Gott sei Dank nicht. Also ich wurde dann in das Krebsstadium 1a eingestuft. Also obwohl dieser Tumor so groß war, habe ich es habe ich Glück gehabt sozusagen, Glück im Unglück. Gab es denn dann noch Strahlen oder Chemotherapien? Ja, ich habe bis vor 2 Wochen noch meine Chemotherapie bekommen. Wie hast du die Chemotherapie verkraftet? Sehr, sehr schwierig. Also ich habe mir dann auch sagen lassen, dass es nicht so eine war, die man auch nicht so leicht wegsteckt. Also es ist nicht die härteste gewesen, aber auch schon eine heftige. Welche Nebenwirkungen hattest du? Alles. Was heißt das? ja gut, der Haarausfall ist, glaube ich, allen bekannt. Mhm. Nach der ersten Chemo war es ganz schlimm. Mhm. Durchfall, Erbrechen, Darmkrämpfe, Verstopfung. Mhm. Oh Gott, so vieles. Also Schweißausbrüche, ja. Schüttelfrost, alles. Also alles, was man sich nur schlimm vorstellt, das hatte ich gehabt. Also dir ging es richtig hundeelend. Ja, ja, kann man so sagen. Jetzt ist die Chemotherapie beendet. Genau. Und wie geht es dir jetzt so ganz aktuell, heute zum Beispiel? Heute eigentlich ganz gut. Mhm. Ja, das Problem ist, ich liege nicht, ich habe so eine Sitzliegehaltung immer in meinem Bett und ja, bin ziemlich kaputt, kann mich kaum bewegen, weil ich halt in den letzten Monaten fast nur gelegen habe. Ach so, ist das auch eine Folge der Chemotherapie gewesen? Also, dass man so kaputt ist, auf jeden Fall. Ja. Und warum kannst du nicht richtig liegen? Nein, das geht einfach nur, dass ich nicht die ganze Zeit flach liegen will, sondern auch sitzen möchte, genau. Ja. Und meine Mutter versucht mich dann halt immer rauszutreiben, was ja auch richtig ist. Mhm. Aber wenn man so kaputt ist. Aber heute zum Beispiel geht es ein bisschen besser? Also die Übelkeit und diese Nebenwirkungen sind jetzt geringer geworden oder ganz weg schon? Also kann man sagen, schon ganz weg. Mhm. Und hast du das Gefühl denn, dass du so ein bisschen zu Kräften kommst und etwas stabiler wirst? Langsam. Also ich muss da selber mitarbeiten. Auch wenn ich kaputt bin und merke, ich kann nicht, muss ich. Also ich muss raus, ich muss an die frische Luft. Genau, genau. Hast du den Appetit? Immer mal. Ja. Also die letzten Tage war es immer schwierig. Da hat mich meine Mutter gefragt, was willst du essen? Und war dann, also am liebsten gar nicht, aber man muss ja. Die Haare sind noch weg, ne? Ja, ja, klar. Ja, also das wird auch noch eine Weile dauern. Das dauert eine ganze Weile. Ja, was mich gewundert hat, ich habe da keine Träne hinterher geweint. Mir wurde gesagt, dass das für die Frauen am schlimmsten ist, wenn die Haare weg sind. Mhm. Ich fand es eigentlich ganz gut, weil die dann nicht mehr gestört haben. Wie gestört? Wie meinst du? Ja, wenn die ausfallen, wenn die auf dem Kopfkissen liegen. Ach so, ja. Kann ja auch ganz cool aussehen, ne? Ja. Kann ja auch ganz schick aussehen. Es gibt ja auch gab ja schon immer wieder Mannequins, Models, die auch ganz kurze Haare hatten und... Ja. Aber ich glaube, das ist dann auch vielleicht eher das Nebenproblem. Ist es denn jetzt so, dass man sagt, der Krebs ist zunächst besiegt, aber man muss halt schon viele Jahre noch warten, ne? Ob er nochmal zurückkommt, oder? So sieht's aus. Aber ich habe eine ziemlich gute Prognose bekommen. Ja. Jetzt am Montag ist noch die letzte Abschlussuntersuchung. Mhm. Also das heißt von der ganzen Chemo nochmal die letzte Untersuchung. Mhm. Und aber da das sowieso... Stadium 1a war, das heißt ziemlich am Anfang, er hat nicht gestreut. Mhm. Die Chemotherapie, die ich gemacht habe, war eine sogenannte Adjuvante, also nur nochmal zur Unterstützung, dass man wirklich auf Nummer sicher geht, dass der Krebs nicht wiederkommt. Wie viele Jahre in deinem Fall muss man denn noch warten, bevor man dann wirklich hundertprozentig sagt, das ist vom Tisch das Thema? Also ich denke, wie bei jedem, dass diese 5-Jahres-Grenze eingehalten wird. Mhm. Ja. Kannst du eigentlich später nach dieser Operation Kinder bekommen? Also ich habe ja noch einen Eierstock. Ja. Aber das Problem liegt halt an der Chemotherapie. Da halt die Stoffe, das eine nennt sich Cisplatin, das ist halt ziemlich heftig. Und ja, dass man dann noch Kinder bekommen kann, wurde mir gesagt, wäre die Wahrscheinlichkeit zwischen 20% und 80%. Also sehr ungewiss. Ist das für dich sehr schlimm? Das wäre für mich, also war für mich mit einem Kritikpunkt, wo ich gesagt habe, ich überlege mir das, ob ich überhaupt eine Chemotherapie mache. Also ich möchte später ja schon Kinder haben. Und naja, aber du sollst später ja auch gesund sein, ne? Das ist ja eben, das haben auch viele gesagt, viele Freunde, ja. Mensch, Viktoria, 20 Jahre und so einen Schuss vom Bug bekommen, das ist ja schon heftig. Wie gehst du damit um? Damit rechnet man ja in dem Alter nun überhaupt nicht. Wie gehst du damit um? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Leute mich gefragt haben, ja, wie geht's dir, was machst du, erzähl mal, dann war das für mich immer so, als hätte ich über jemanden anders erzählt, also vielleicht eine gute Freundin oder so. Also ich weiß nicht warum, ich habe da auch nicht viel geweint. Ich habe ein-, zweimal vielleicht richtig geweint. Kann es sein, dass du es in der Zeit noch gar nicht so wirklich realisiert hast, dass es dich betrifft? Ja, also ich würde fast sogar sagen, bis jetzt, also ich sag mal, die ganzen Nebenwirkungen von der Chemo habe ich mitbekommen. Ich sehe die Narbe an mir, aber irgendwie so richtig realisiert vielleicht sogar bis jetzt noch nicht. Vielleicht dauert das in der Tat eine ganze Weile, ehe man das versteht, was mit einem geschehen ist. Ich denke auch, ja. Es ist ja auch irgendwie ein Schockzustand, in dem man da gerät. Auf jeden Fall, ne? Ja. Das ist ja Wahnsinn, wenn man so eine Diagnose bekommt, dann gleich Krankenhaus und Operationen und dann nochmal. Und du hast ja dann ganz viel Zeit auch im Krankenhaus und bei Ärzten verbracht in den letzten Monaten. Ja, auf jeden Fall. Wie ist das? Im Krankenhaus. Ja, wie ist denn das mit deinem Umfeld? Zum Beispiel deine Freunde, sind die weiter an deiner Seite geblieben oder sind die eher ein bisschen auf Abstand gegangen? Die meisten auf jeden Fall. Sogar von Leuten, wo ich nicht gedacht hätte, dass die sich um mich kümmern oder so. Die sind dann angekommen, haben mich besucht und auf jeden Fall sehr viel gute Unterstützung gehabt. Das ist schon mal ein gutes Gefühl. Hast du einen Freund? Nee. Und lebst du bei deinen Eltern noch? Nee, eigentlich habe ich, seit ich 19 bin, meine eigene Wohnung. Ah ja. Aber ja, durch die Erkrankung bin ich halt bei meiner Mutter. Und was hast du beruflich gemacht vor der Erkrankung? Ich wollte mein Abi machen. Ah, also noch Schülerin. Das heißt, das ist auch alles unterbrochen worden jetzt. Und was meinst du, wann du wieder richtig loslegen kannst? Nächste Woche Mittwoch fahre ich in die Reha für ungefähr einen Monat. Und im September geht es dann weiter mit der Schule. Dann im Herbst? Genau, ja. Dann nehme ich das wieder in Angriff. Wenn du jetzt mal, ich meine, du hast ja nur viele stille Stunden auch erlebt durch die Krankheit, wo du viel alleine warst, zu Hause warst, dir ging es nicht gut. Gab es dann so Momente, wo du ein bisschen mit deinem Schicksal gehadert hast, wo du gedacht hast, Mann, oh Mann, warum ich, wo ich so jung noch bin, warum gerade ich? In der Anfangszeit ganz viel. Also so die ersten Wochen auch im Krankenhaus. Aber ich habe ganz schnell gemerkt, ich kriege auf diese Warum-Frage sowieso keine Antwort. Ja, gibt's auch keine Antworten, stimmt. Was hat dir Kraft gegeben, so für dich zu kämpfen und da ja wieder gesund werden zu wollen? Was hat dir Kraft gegeben? Was hat dich angetrieben? Tja, schwierig. Also, ich sag mal Familie und Freunde. Also... Ja, vielleicht auch Zukunft, ne? Du bist ja so jung noch, dass du denkst, Mensch, ich muss das jetzt schaffen, ich habe noch viel vor, möchte noch viel erleben und das Leben kann auch so schön sein und dafür lohnt es sich dann halt auch mal durch so eine harte Zeit sich durchzukämpfen. Ja, genau. Man hat ja noch was vor im Leben. Ja, eine ganze Menge noch. Also da sind noch ein paar Jahrzehnte sind da noch vor dir. Du bist dann ja auch dadurch zum ersten Mal wahrscheinlich in deinem Leben so massiv mit dem Tod, mit dem Gedanken des Todes konfrontiert worden. Oder? Auch, ja. Wie war denn das? Ja. Na, man weiß ich nicht. Also man stellt sich ja schon die Frage, was wäre, wenn? Obwohl das bei mir jetzt nicht so akut war, aber was wäre, wenn ich jetzt die Chemotherapie nicht gemacht hätte? Genau. Tja, dann hofft man, dass es nicht so weit kommt. Also Hast du eigentlich mit anderen jungen Frauen auch Kontakt, die in ähnlicher Weise auch betroffen sind? Also was meine Erkrankung angeht, also speziell den Eierstockkrebs nicht. Bei mir in der Stufe, also ein Jahr vor mir, also ein Jahr bevor ich erkrankt bin, ist eine aus meiner Stufe erkrankt. Und die hat mich dann auch im Krankenhaus besucht und da hat man jemanden, der wirklich das einem nachfühlen kann. Das glaube ich auch, dass wenn jemand genau auch eine Krebserkrankung hat, auch in jungen Jahren, dass der natürlich viel besser mit dir sprechen kann als jemand, der es gut meint, aber selbst gesund ist. So sieht's aus. Also jemand, der nicht erkrankt ist und sagt, ja, ich verstehe das, das ist dann immer nur so wirklich gut geredet. Ja. Sag mal, ich bin jetzt gerade nicht genau informiert, aber du wirst sicher sehr gut informiert sein. Diesen Krebs, den du hattest, ist das dieser Krebs, gegen den man sich auch impfen lassen kann seit einiger Zeit? Nee, das ist ja Gebärmutterhalskrebs. Ah, genau. Ja, das habe ich jetzt verwechselt, du hast recht, ja. Ja, wie ist es möglich, dass du in deinem Alter schon diesen Krebs bekommen hast? Hat man dir das erklärt? Ja. Also ich weiß da ziemlich viel drüber. Also der Tumor nennt sich unreifes Teratom, sagt nicht so viel meistens. Den meisten sagt eher reifes Teratom was. Da spricht man wohl vom zweiten Zwilling, der da in der Frau wächst. Ja. Das sind dann halt reife Zellen, die mutieren, das ist aber gutartig. Mhm. Und bei mir sind es unreife Zellen, die quasi mutiert sind. Und das ist eben bösartig. Hat man da eine genetische Veranlagung für? Oder? Nein, überhaupt das nicht. Kann, also das kann jede Frau betreffen. Und das kann jede Frau bekommen, auch eine junge Frau. Ja, also okay, es kommt halt nicht so oft vor. Ja. Es ist nur, also man sagt, durchschnittlich 2 bis 3 Frauen in Deutschland pro Jahr bekommen Ach so. Mann, und du hast es gerade gekriegt, Victoria. Mhm. Aber jetzt hast du das Schlimmste hinter dir. Oder wahrscheinlich, du hast alles hinter dir. Ja. Und jetzt heißt es nach vorne gucken, Reha, schön lecker essen, von der Mama verwöhnen lassen, wieder zunehmen, wahrscheinlich bist du ganz dünn geworden. Ja, ziemlich, ja. Und es sich gut gehen lassen, weil die Seele spielt ja auch eine große Rolle. Ja. Freust du dich auf die Reha? Doch schon, ja. Könnte ja so eine Art Urlaub sein, ne? Wo geht's hin, wo ist das? Bad Oeynhausen. Ja, weil das ist so ein schöner Ort und eine nette Umgebung und vielleicht lernst du ein paar nette Leute kennen, dass du auf andere Gedanken kommst. Victoria, das war einmal interessant, mit dir zu sprechen und ich freue mich natürlich sehr, sehr, dass es dir besser geht, dass es dir gut geht. Dankeschön. Und wünsche dir von ganzem Herzen, dass du die nächsten 80 Jahre mit dieser Krankheit nichts mehr zu tun hast. Danke. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen und einen guten Start dann im Herbst in der Schule. Dankeschön. Alles Liebe. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 1:28 gleich und ihr könnt uns auch mailen unter domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte eure Telefonnummer in die Mail mit reinschreiben und fasst euch kurz, nicht zu lang, dann können wir das schneller bearbeiten. So, wir machen weiter mit Maurice. Maurice ist 30. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen Maurice. Ich wollte einfach mal Hallo sagen. Ja, du klingst aber so weit weg. Kannst du ein bisschen näher rangehen? Ich werde jetzt mal einen Anker werfen. Ich bin nämlich noch auf der Autobahn unterwegs. Ja. Halte ich hier einfach mal an. Das wäre gut. Und dann bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen lauter. Genau. Jetzt ist das eine Freisprechanlage. Nee, ich habe eben schon ausgeschaltet. Der Kollege sagte nämlich, es wäre schlecht Qualität. Genau. Also du bist LKW-Fahrer. Sehr wohl, so sieht's aus. Wo geht's heute noch hin? Es geht nach Rheinland-Pfalz, nach Polch. Ah, und wo bist du gerade? Ich bin gerade durch Dortmund-Unna, Kreuz Dortmund-Unna auf der Bahn durchgefahren. Grüßen wir an der Stelle mal alle LKW-Fahrer. Ja. Hallo Kollegen. So. Auch wenn viele ohne Genehmigung unterwegs sind. Ach so, ja genau, ist ja Feiertag, die dürfen ja gar nicht. Ja, genau. Stimmt auch. Ja. Maurice, was ist dein Thema? Ja, mein Thema. Ich hatte am Dienstag den jungen Mann verfolgt, 18 Jahre und eine Freundin, die 13 ist, wo die Eltern das nicht wollen oder dergleichen. Ja. Der hatte sich ja mit der Pizzabestellung bei dir verabschiedet. So war's. Und ich kann deine Reaktion verstehen, dass du dich da ein bisschen drüber aufgeregt hast. Ja. Aber ich hatte eher den Eindruck, dass da einer reingekommen ist bei ihm und dass er sich so aus der Affäre ziehen wollte. Dass es nicht auffällt, dass er irgendein Problem hat. Das ist eine interessante These. Also vielleicht erkläre ich es mal noch für die Leute, die nicht dabei waren. Junger Mann, 18 war er, hatte sich verliebt in eine 13-Jährige. Wir haben sehr ernsthaft darüber gesprochen. Das Gespräch ging lange und plötzlich am Ende sagte er, ich möchte noch eine Pizza bestellen, Salami, so und so. Ja, genau. Und er legte dann auf. Richtig, genau. Und ich war sehr böse. Genau. Ich meine, das ist natürlich eine interessante These, dass jemand reingekommen ist, weil seine Eltern wussten davon nichts, von dieser Geschichte. Genau. Also das war mein Gedanke. Ich hatte dann am anderen Abend hatte ich dann angerufen und dein Kollege, in der gleichen Nacht noch angerufen. Ja. Deiner Kollege sagte, ja, er hat aber auch eher den Eindruck, dass das so ein Ausweichmanöver quasi war. Ja. Ja. Vielleicht. Ja, vielleicht. Aber das ist dahingestellt. Ja. Wollen wir es mal hoffen, sagen wir es mal so. Ja, genau. Nee, weil sonst wäre das wirklich unfair. Das ist, ja. Das wolltest du uns sagen? Das wollte ich dir sagen und ich wollte sagen, ich verfolge eigentlich jede Sendung und weitermachen. Dankeschön. Bist du jede Nacht unterwegs mit dem LKW? Ja, ich fahre immer das Gleiche. Ich fahre immer eine Schleife durch den Sektor und wieder zurück. Das ist wirklich verrückt. Das habe ich schon so oft gehört, dass uns so viele LKW-Fahrer hören und die uns auch immer hören nachts. Ist sicherlich auch so im Auto, wenn man fährt, eine ganz gute Unterhaltung, ne? Eine ganze Stunde so eine Sendung zu verfolgen. Ihr könntet ja auch gern 2 Stunden fahren. Das glaube ich. Ja, Maurice, da wünsche ich, dass du gut ankommst, eine heile ankommst. Werde ich tun. Ich hoffe, du hast eine Sondergenehmigung. Ich habe Ausnahmegenehmigung. Sehr gut. Und hast du denn wenigstens am Sonntag dann frei? Ich habe Sonntag frei. Das ist ja toll. Da wünsche ich dir ein schönes Maiwochenende. Ja, wünsche ich dir auch. Und dann schick mir noch ein Autogramm zu. Machen wir. Du legst auf und wir rufen dich gleich wieder an. Alles klar. Okay, Maurice, tschüss. Tschüss. Ciao. Raphael, 33, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Raphael. Hallo. Was ist dein Thema? Mein Thema ist verliebt in eine Muslima. Aha, erzähl mal ein bisschen mehr. Ja, ich habe sie vor 1,5 Jahren kennengelernt. Mhm. Das hat sofort bei uns eigentlich gefunkt. Sie war zu dem Zeitpunkt noch verheiratet. Das war so eine Art Problem, was wir hatten. Mhm. Lebte aber schon nicht mehr bei ihrem Mann, weil die Ehe schon gescheitert war. Mhm. Wir haben dann im April letzten Jahres, habe ich sie gefragt, ob sie was dagegen hätte, wenn ich ihren Vater fragen würde, ob das okay wäre. Also praktisch um ihre Hand anzuhalten. Obwohl sie dann noch verheiratet war. Richtig, ja. Mhm. Mit dem Wissen von dem, was ich jetzt hätte, hätte ich von vornherein wissen können, dass das in die Hose geht. Würde ich jetzt spontan auch so sagen, bist du wahnsinnig. aber hat sie dich denn nicht davon abgehalten? Nein, sie hat also auch gedacht, dadurch, dass sie so gesehen schon von ihm getrennt war, dass es einfacher wäre. Dann bist du zu dem Vater hingegangen? Nee, dazu ist sie gar nicht gekommen. Ach so. Sie sollte das Vorgespräch führen, weil ich wollte da nicht einfach so reinplatzen. Mhm. Dann, das war dienstags und dann hat sie mich schon abends am Telefon gesagt, ja, ihre Eltern hätten sich aufgeregt, das hätte nur Theater gegeben, sie wäre jetzt hochgegangen und wir würden uns dann morgen wieder sprechen. Ja, und am nächsten Morgen dann habe ich nur eine SMS bekommen, dass sie aufgrund dieses Theaters mit ihren Eltern wohl die Beziehung beendet. Ach. Das hat mich dann ziemlich hart getroffen. Ich bin dann bis nach Dortmund gefahren in eine Moschee. Mhm. Habe mich dann dort gute 2 Stunden mit jemandem unterhalten. Mhm. Das Kuriose an der Sache war, ich bin da gerade angekommen, da hatten die gerade ihr Nachmittagsgebet zu Ende. Du bist aber kein Moslem. Nein, ich bin kein Muslim. Also jetzt mittlerweile bin ich seit Anfang des Jahres konvertiert zum Islam. Wegen ihr? Also sag mal nicht nur wegen ihr. Das ist diese Basis, die ich brauche, damit das überhaupt eine Chance hat. Ja. Okay, erzähl mal weiter. Du bist da hingefahren in eine Moschee, um da von einem geistlichen Rat zu suchen, oder? Richtig. Ja. Ja, und so wie es der Zufall wollte, kam also ein deutscher Mann raus und das ist eine zweigeteilte Moschee, sprich einmal gehen die Männer in ihre Hauptmoschee, und in dem Nebengebäude gehen die Frauen in diese Moschee. Mhm. Mhm. Und da kam halt ein deutscher Mann raus, der nahm seine muslimische Frau in Empfang. Mhm. Und die sind dann zusammen weggegangen, wo ich dann so wieder den Sonnenschein gesehen habe, wo ich gesagt habe, das ist ein Zeichen, dass ich weitermachen soll, dass ich das Ganze nicht aufgebe. Wir sind dann weiterhin zusammen wieder jetzt mittlerweile. Aber du hast da nicht mit jemandem gesprochen in der Moschee? Doch, wir haben 2 Stunden habe ich mit jemandem gesprochen, der sagte mir dasselbe, das A und O ist halt der Glauben. Aha. Hat mir dann so ein bisschen was erzählt über den Islam. Und dann ist klar, wenn man die Geschichte kennt, dann weiß man, dass das überhaupt nicht funktioniert. A, der Glaube ist nicht da, also ich bin kein Moslem gewesen. Mhm. B, war sie verheiratet, was das zweite Problem war. Mit der Tradition kann man noch sagen, gut, sie hatte ihre Tradition, es hat leider nicht geklappt. Bist du Deutscher? Halb. Was heißt halb? Deutsch-Griechisch. Deutsch-Griechisch, ja. Richtig. Und also Christ eigentlich, so von der Familie her. Richtig, ja. Christ, genau. So, wie ging es denn weiter? Wir haben dann gesagt, wir machen das auf die, auf die versteckte Schiene weiter. Mhm. Heimlich? Heimlich, das machen wir also bis heute noch so. Aha. Wir haben also nicht sehr viel Zeit miteinander. Wir sehen uns ein paar Stunden in der Woche. Ach so, Ihre Eltern wissen nichts? Nein. Ihre Eltern denken, ihr seid getrennt? Ja, die denken. Ist sie denn mittlerweile geschieden von ihrem Mann? Sie ist mittlerweile geschieden, ja. Und du bist jetzt für die Frau einfach erstmal nur für die Frau bist du zum Islam übergetreten. Richtig, genau. Also ich habe mich schon über ein Jahr damit beschäftigt, weil ich kann nicht irgendwas machen, wenn ich dann so nicht stehe. Glaubst du denn wirklich im Sinne des Islams oder hast du es eigentlich nur für sie getan? In erster Linie muss ich sagen, habe ich es für sie getan. Ja. Aber mittlerweile ist es so, dass ich mich mit dem Glauben gut identifizieren kann. Nicht in allen Sachen, aber... Warst du denn vorher ein gläubiger Christ? Oder auch nur so, wie man so Christ ist? Eigentlich nicht, nein. Ich habe also mit Kirche wenig zu tun gehabt. Ja, abgesehen von der Kirche. Hast du im christlichen Sinne an Gott geglaubt? Nein, wirklich nein. Nicht, nein. Ja, dann ist das natürlich schwierig, ne? Dann, ja, ja. Dann in eine andere Religion zu gehen, plötzlich da zu sagen, ich glaube. Aber okay, es ist ein Bemühen deinerseits und wahrscheinlich wird deine Freundin dir das hoch anrechnen, oder? Ja, sicher. Ich denke schon, ja. Das nächste, was sie dann war, im Januar muss ich dieses Ritual der Beschneidung über mich ergehen lassen. Ach du lieber Himmel. Ja, das war so nicht so angenehm, aber ich denke, damit hat sie auch gesehen, dass es für mich kein Spaß ist mit ihr. Also es ist jetzt nicht so, dass ich... Das ist eine interessante Frage. Ich habe gerade im ersten Mal gesagt, ja, ist ja toll, dass du das für deine Freundin tust. Und gleichzeitig sagte eine Stimme in mir, ist das wirklich toll? Muss man sich einem Glauben anschließen, den man eigentlich gar nicht glaubt, nur weil der Partner glaubt? Ich bin gerade etwas irritiert. Ich würde es nicht machen. Ja, es ist schwierig, weil, wie gesagt, ich brauche diese Basis. Weil so, weißt du, so wie ich den gläubigen Menschen toleriere, möchte ich, dass der gläubige Mensch mich, der nicht oder andersgläubig ist, auch toleriert. Mhm. Und jetzt hast du dich sogar beschneiden lassen. Ja. Und sie hat immer so gesagt, ja toll, sie hat nicht gesagt, mach es nur, wenn du wirklich von vollem Herzen dabei bist? Doch, das hat sie gesagt. Sie hat also immer wieder gesagt, ich soll nicht für sie zum Islam konvertieren, weil das ist nicht so, heute bin ich so, morgen bin ich so, weil das ist eine Sache, die ist dann für immer. Aber eigentlich hast du es nur für sie gemacht. Du wärst ja sonst nicht übergetreten. Im Großen und Ganzen, ja. Hätte ich sie nicht kennengelernt, hätte ich das wahrscheinlich nie gemacht. So, wie soll das jetzt weitergehen? Also wir haben so einen kleinen Plan. Am Ende des Jahres haben wir uns dieses Limit gesetzt. Möchte ich den erneuten Versuch nehmen, mit ihren Eltern zu sprechen, weil jetzt vom Prinzip her nichts mehr dagegen spricht. Ich habe den Glauben angenommen, ich lebe nach dem Glauben. Ja. Ich bin zwar aus der Tradition raus, ich bin jetzt kein Araber oder sowas, aber steht nirgendwo verboten. Aus welchem Land kommt denn die Familie deiner Freundin? Marokko. Marokko, ah ja. Ja. Wie verstehen sich die Griechen mit den Marokkanern? Okay, ne? Kein eigentlich Problem. Keine Probleme, nein. Besser als Griechen und Türken. Richtig, das wollte ich gerade sagen. Da ist eher so die Schiene Griechenland-Türkei. Ja, das wäre dann schwieriger. Ja, und dann, die Eltern sind dann offiziell, auch offensichtlich schon sehr traditionell, oder? Von ihr? Ja, also wie gesagt, eins der Argumente war keine Tradition. Mhm. Gut, sie hat ihre Tradition, sie haben es versucht, mit dieser wird verheiratet. Es hat 5 Monate gehalten, danach... wurde es dann nichts. Und dann habe ich sie, also wir haben uns dann kennengelernt. Hat sie denn freiwillig geheiratet oder war das eine arrangierte Ehe? Ich denke mal arrangierte. Ja. Ich würde sagen arrangierte. Der ist da hingekommen, er hat sich vorgestellt und dann wird geheiratet. So wie das in den meisten Ländern so ist. Aber dann die Familie immerhin hat dann zugelassen von ihr, dass sie sich wieder trennt von ihrem Mann. Richtig, ja. Das schon. Also da war dann... Das war... Also im Nachhinein hat sie mir erzählt, der Vater war von Anfang an dagegen, diese Ehe, aber sie wollte halt das auch so. Ja. Wie alt ist denn deine Freundin? Die ist 30. 30. Hat sie in dieser, wie lange war sie verheiratet? 5 Monate. 5 Monate, ja. Genau. Ja. Also dann gibt es auch keine Kinder, muss man sagen. Nein. Mhm. Was machst du, wenn jetzt der Vater sagt, aus welchen Gründen auch immer, Raphael, der gefällt mir nicht. Jetzt hast du dir die ganze Mühe gemacht und dann? Nein, sie wird bei mir bleiben, definitiv. Sie wird dann weggehen. Mhm. Also wir werden dann trotzdem zusammenziehen. Wir werden das dann halt ein bisschen anders machen. So geplant war, wenn alles gut geht, dass wir dann im nächsten Jahr heiraten im Sommer. Ah, ja. Sollte das jetzt schief gehen, dass der Vater wieder dagegen ist, müssen wir halt ein bisschen umdisponieren, weil sie darf halt vom Glauben her nicht bei mir wohnen, wenn sie nicht verheiratet ist. Mhm. Das heißt, wir müssten dann diese standesamtliche Hochzeit ziemlich schnell vorziehen, am Ende des Jahres, damit sie offiziell, also laut Glauben, auch zu mir kommen darf. Ja, ja. Mhm. Was sagt denn deine Familie eigentlich dazu? Naja, wie gesagt, Griechen halt christlich, bei meinem Vater ist das nicht so gut angekommen. Mhm. Aber letztendlich hat er gesagt, wenn du glücklich bist, mein Sohn, bin ich auch glücklich. Ja, das ist eine nette und sehr herzliche, tiefherzliche Einstellung. Ja. Ja. Meine Mutter ist da so ein bisschen, wir haben mit diesem Tunnelblick, für sie ist Islam, Bin Laden und sowas, das hat nicht alles immer damit was zu tun. Das habe ich jetzt auch mittlerweile kennengelernt. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Zwei verschiedene Welten. Ja, absolut. Klar. Sie hat halt noch diesen Blick. Bist du denn jetzt so schon doch so nah dabei, dass du auch regelmäßig in eine Moschee gehst, in einen Gottesdienst? Ja, ich habe, wie gesagt, dieses Gebet, diese fünf Gebete gelernt. Ich gehe so oft, wie es mir möglich ist, weil das sind ja fünfmal am Tag wird da gebetet. Und da ich berufstätig bin, kann ich halt nicht immer gehen. Also ich sehe zu, dass ich freitags immer gehe. Das ist Pflicht für jeden Moslem, dieses Gebet freitags. Dass ich da wenigstens hingehen kann. Die anderen Gebete mache ich dann ganz normal, wie jeder andere auch zu Hause. Sag mal, weißt du, was ich nicht weiß, fällt mir gerade so ein, ich weiß nicht, wie eine islamische Hochzeit zelebriert wird. Ich sehe immer hier in Köln die Autos, die Kolonnen fahren, wenn die Jungs und Mädels geheiratet haben. Aber wie läuft das in der Moschee ab, weißt du das? Auch noch nicht so richtig. Also ich weiß wohl, dass es nur eine standesamtliche Hochzeit gibt. Also das ist nicht so wie bei Christen, halt kirchliche Heirat. Ach so. Sondern es läuft nur standesamtlich ab. Ach so. Ach so, man heiratet nicht in der Moschee? Nein, man heiratet also nur auf dem Standesamt. Ach, das wusste ich nicht. Ich dachte, es gäbe da auch so eine religiöse Zeremonie, dass man sich dann zueinander bekennt. Nee, noch nicht. Im September habe ich dann die Gelegenheit bei einem Kollegen, der heiratet, der auch Moslem ist, da werde ich, der hat mich mit eingeladen, da werde ich mir das Ganze mal so näher angucken. Dann habe ich eher so einen Überblick, wie das alles so abläuft. Ja. So, was uns Jungs natürlich noch interessiert, wie hast du jetzt die Beschneidung überstanden? Gut, mit dem Wissen von jetzt hätte ich eine Vollnarkose genommen, keine örtliche Betäubung, weil ich habe so gut wie möglich alles mitgekriegt. Aber du hast es beim Urologen machen lassen? Ja, sicher, beim Urologen. Ja. Also das muss schon sein. Wie lange hat es gedauert, bis du wieder einsatzfähig warst? Gute 5-6 Wochen. Ja. Also die ersten 4 Wochen war komplett verbunden noch. Ja. Damit da nichts dran kommt, aber sonst ist alles gut verheilt. Alles gut. Und ist auch in meinem Sinne, ich finde es auch hygienischer eigentlich. Ja. Na gut, wir haben ja Wasser. Also das Hygieneargument will ich gar nicht mehr hören. Wir leben im Zeitalter der Dusche, da geht das auch so. Aber egal, darum geht's auch gar nicht. Es ist deine Einstellung, es ist eine grundsätzliche Entscheidung gewesen und dies ist ja nur so ein Nebeneffekt von der ganzen Angelegenheit. Ja, also interessante Geschichte, Raphael. Dann wünsche ich dir nur, dass du dein Lebensglück auch findest mit dieser Frau und auf diesem neuen Weg vor allen Dingen auch findest, der ja nun eigentlich noch mehr beinhaltet als nur die Liebe zu der Frau, sondern du hast ja auch einen religiösen Weg eingeschlagen. Ja. Also wie gesagt, momentan, ich fühle mich, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen verrückt an, aber ich fühle mich irgendwie ausgeglichener wie vorher. Das mag jetzt sein, dass es jetzt eine Sache von Einbildung ist oder ob es wirklich mich so ein bisschen ausgleicht. Vielleicht. Vielleicht war es genau das, vielleicht ist es dein Lebensweg, dass du so gehen musst und wenn das für dich gut ist, ist das das Argument und dann ist es gut. Ich habe auch nie so den Draht irgendwie zu alkoholischen Getränken, also in der Jugend mal. Ja. Also ich muss keinen Alkohol trinken, Schwein habe ich auch nie gerne gegessen, von daher habe ich nicht so die große Umstellung. Ja, also dann wünsche ich dir und deiner Freundin, hoffentlich bald deiner Frau, wirklich alles Glück der Welt und dass ihr ein sehr glückliches Leben führt, eine glückliche Ehe. Danke. Alles Gute. Und ich wünsche euch auch alles weiterhin alles Gute. Dankeschön, Raphael, sehr nett von dir. Tschüss. Tschüss. Ciao. Solltet ihr irgendwie in der Ferne seltsame Geräusche hören. Das liegt daran, weil ich mein Fenster hier auf habe und hier auf der Straße unten randalierende Mai-Feierer rumgegangen sind. Ich habe es nur aufgemacht, weil es mir sehr warm hier ist. Volker, 34, guten Morgen. Ja, hallo Domian, du wirst lachen. Also ich hatte eben folgende Geschichte. Ich habe auch gerade mein Fenster zugemacht, weil hier kracht es auch. Ja, Solle. Aber darum rufe ich jetzt nicht an. Ja. Okay. Du wohnst also, aber nicht in Berlin? Ich wohne nicht in Berlin. Nee, weil da geht's ja wohl, glaube ich, richtig hoch her, ne? Oder? Ja, aber auch in Mönchengladbach geht's heiß her manchmal. Man soll es nicht glauben. Aber gut, darum geht's nicht. Okay. Worum geht's bei mir? Also die haben hier im Hintergrund gerade gesagt, ich soll auf den Punkt kommen. Das tue ich jetzt auch. So, ich bin 34 und bin vor circa 10 Wochen mit 34 das erste Mal ins Bordell gegangen. Ja. So, an und für sich nichts Großes, aber das war für mich ein großer Angang. Mein Problem ist eigentlich folgendes. Ich bin seit letztem Jahr August solo. Ja. vorab eine Beziehung, die ging 6 Jahre lang. Mhm. Unterbrechung, muss ich dazu sagen, aber letzten Endes waren es 6 Jahre. Gute Beziehung? Ja. Nee. Also im Nachhinein kann ich das nicht so sagen. Aber trotz alledem kann ich, und sage ich das immer wieder, das war die Liebe meines Lebens. Mhm. Und da habe ich auch nach wie vor noch sehr dran zu knabbern. Mhm. Darf ich mal eben fragen, du hast eigentlich keine gute Beziehung, aber es war die Liebe deines Lebens, das verstehe ich nicht. Genau. Ja, da gibt es auch nicht wirklich was zu verstehen. Das verstehe ich selber nicht manchmal, aber es war halt... Ja, es war halt die Liebe meines Lebens. Also kann ich jetzt auch nicht so... Woran ist es denn gescheitert dann, dass ihr nicht mehr zusammen seid? Woran ist es gescheitert? Also es war von Anfang an eine sehr problembehaftete Beziehung beiderseits, muss ich dazu sagen. Also sie war sehr problematisch und ich bin sehr problematisch. Ja, also ich bin auch so ein kleiner Psycho, um es mal so zu sagen. Und sie war halt, ich sag mal so, sie war religionsgeschädigt. Ne? Also sie ist in der Sekte aufgewachsen, Neuapostolische Kirche. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, sag mir das. Ja, es war einfach so, also ich bin mit dieser Frau damals schon zur Schule gegangen. Also wir sind. Heißt das, dass sexuell auch nicht so gut geklappt hat? Sexuell war es für mich sehr unbefriedigend. Ah. Hat das auch einen Zusammenhang mit deinem Bordellbesuch jetzt? Ja, da muss ich allerdings, also um mal auf den Punkt zu kommen, dazu muss ich allerdings sagen, für mich war jetzt einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es klappt nicht, ich will im Moment keine Beziehung. Mhm. Ja, ich sag mal so, weil ich eigentlich noch nicht offen bin für den Ring, um wieder in den Ring zu steigen. Mhm. Ne, wobei ich nicht sagen will, dass ich das nicht irgendwann wieder sein werde oder so, das will ich jetzt gar nicht ausdrücken. Hast du dir gedacht, gehe ich mal ins Bordell? Ja, ganz genau, den Gedanken, den habe ich mir auch schon vorher gemacht. Wobei, es gibt ja nicht nur die Alternative Bordell und oder Beziehung, sondern es gibt ja nur auch die Alternative Beziehung und einfach irgendwelche Sexaffären laufen zu haben. Ja, richtig. Warum Bordell? Warum Bordell? Ganz einfach, weil ich meine Sexualität ausleben möchte, was ich nie konnte, auch nicht in der Beziehung. Und das war auch immer so ein Punkt. Also hast du eine besondere Sexualität? Hast du eine besondere Leidenschaft, einen besonderen Fetisch? Den habe ich. Den möchte ich aber jetzt hier an Ort und Stelle nicht unbedingt erörtern. Jetzt machst du mich aber neugierig. Machst du, ja, aber ich sag mal so, ich habe dein Buch gelesen, Jenseits der Scham und so weiter und so fort. Ich weiß ganz genau, dass das ein Fetisch ist, den willst du gar nicht hören. Den will ich gar nicht hören? Nee, jetzt wird es ja immer krasser. Also es gibt nur wenige Sachen, die ich gar nicht hören will und die für mich kein Fetisch sind, sondern abartig und krank. Aber darunter wirst du es nicht hoffentlich nicht einordnen. Ich persönlich nicht, aber du würdest es tun. Komm, jetzt sag's mir jetzt will ich es wissen. Ich hoffe nicht, dass du auf Kinder stehst. Ich bitte dich, nein. Ja, okay, das war gerade mein erster, das war mein Schreck gerade. Nee, Kinder und Tiere, also... Nee, so, da. Nein. Also, da kann mich jetzt nicht mehr viel erschüttern, Volker, raus damit. Nee, ich will es nicht sagen. Na, okay. Einfach auch aus dem Grund, weil mich eventuell jetzt irgendwelche Leute erkennen könnten oder so. Und das geht halt nicht. So viel kann ich dir sagen, es ist sehr analfetischistisch. Ja, um es mal so zu was sagen. Was ist es? So. Es ist sehr was? Analfetisch. Also Analfetisch. Ja. Ja, so. Okay, komm. Ja. Ist nicht schlimm. Müssen wir auch gar nicht weiter erläutern, wenn du das nicht möchtest. So, aber wie gesagt, darum geht es letzten Endes auch gar nicht. Mhm. Mir geht es einfach darum, einfach meine Sexualität auszuleben und die mal so auszuleben, wie ich mir das vorgestellt habe. Hast du es denn mit der Prostituierten tun können? Im Ansatz. Ich muss allerdings dazu sagen, ich will nicht sagen, das ist ein besonderer Puff, wo ich hingehe oder sowas, aber ja, Flatrate-Puff, sagt dir das was? Ob das Wort Puff mir etwas sagt? Flatrate-Puff. Ja, so wirklich nicht, aber man kann sich ja vorstellen, was das bedeutet. Ne, das heißt, du bezahlst halt eine gewisse Summe für eine gewisse Zeit und du hast da 7 bis 8 Frauen und du kannst da so oft Spaß haben, wie du willst, beziehungsweise wie du kannst, um es mal so zu sagen. Also viele Stunden, solange du kannst. Ja, genau, also das, ich will jetzt keine Werbung machen oder so, aber das sind 100 Euro für eine Tageskarte und wenn du da am Wochenende reingehst, da kannst du um 14 Uhr einchecken und gehst um 4 Uhr morgens am nächsten Tag wieder raus. Verstehe. und kannst dafür 100 Euro... Hatte ich das denn, ich habe verstanden, hatte ich das denn jetzt vielleicht so angetörnt, dass du schon mehrmals jetzt da warst? Ich war, also wie gesagt, ich gehe da, ich kann es nicht genau sagen, aber ich gehe da seit circa 2 Monaten hin und ich war da jetzt 5 bis 6 Mal. Ah. Ja. Und du hast da wirklich jetzt großes Interesse gefunden. Ich wollte jetzt nicht sagen Blut geleckt, aber also du hast großes Interesse gefunden. Nein. Ist es halt. Kann ich halt nicht sagen, weil Sex im Puff oder Sex mit einer Prostituierten ist immer noch was anderes als realer Sex. Ja, natürlich. Und ich sag mal so, ich habe im realen Sex nie Befriedigung gefunden. Und da jetzt letztendlich jetzt auch nicht. Nee, letzten Endes nicht. Ne? Weil du suchst das, was wir alle suchen. Du suchst den absolut abgefahrenen, geilen Sex mit einer Person, die du absolut tief liebst. Die ich liebe, genau. Ja, das also, ist natürlich der Traum. Das Sex ist, ohne Liebe ist wie, weiß ich nicht, wie Nudeln ohne Soße oder was weiß ich. Ne? So. Und jetzt, ja, wenn du eine besondere, einen besonderen Fetisch hast, du hast so eine Andeutung gemacht, ist das natürlich sehr schwierig, da genau dann eine Partnerin zu finden, die du liebst, die auch genau auf das steht. Das ist natürlich sehr schwer. Richtig, ne? Aber ich meine, ich hatte jetzt schon die ein oder andere Beziehung, auf die letzte will ich jetzt gar nicht mal zu sprechen kommen, auch wenn es die Liebe meines Lebens war oder so, aber da konnte ich meinen Fetisch noch nicht mal äußern. Also wenn ich das getan hätte, die Frau hätte wahrscheinlich nach 2 Wochen gesagt oder so, boah, bist du ekelhaft und hau ab. Ja. Also du hast mit deiner letzten Beziehung nur klassischen Blümchensex gehabt? Du bringst es auf den Punkt, es war Blümchensex, ja. Also das war für dich teilweise sogar so Licht aus. Zack, zack, also, und das war's. Für mich war es furchtbar. Mhm. 6 Jahre lang. Ja, so. Für die Frau war es aber auf der anderen Seite und weißt du, das gibt mir dann in einer gewissen Art und Weise zu grübeln. Also ich war für die Frau der Hit schlechthin, um es mal so zu sagen oder so. Also ich habe die Frau ständig, also ich habe der Frau das gegeben, was sie wollte. So, jetzt rufst du mich an. Warum konkret hast du mich angerufen? Weil ich jetzt einfach wissen will, was stimmt mit mir nicht? Ich meine, gut, kannst du mir auf der Grundlage jetzt so auch nicht sagen, aber... Kann ich wirklich nicht beurteilen, weil ich nun ganz genau nicht weiß, um was es sich da bei dir dreht. Ich vermute aber mal, dass es ein Fetisch ist, den auch andere Menschen teilen. Den teilen ganz viele Menschen. Okay, das hört sich ja schon mal ganz gut an. Das ja, heißt, also das weiß ich allein deshalb, ich meine, geh mal in den Sexshop und guck dir mal die Filme an, die es über dieses Thema gibt. Mhm. Die gäbe es nicht, wenn sich da kein Arsch für interessieren würde, um es mal so zu sagen. Mhm. So, aber auf der anderen Seite auch, bin ich jetzt schwanzgesteuert oder was will ich eigentlich oder so? Also im Grunde genommen, verstehst du, ich will Liebe, ich will die Liebe zu einer Frau. Naja, ich will dir mal was sagen. Wenn du, ist das so, dass du jetzt in diesem Bordell zum ersten Mal in deinem Leben diesen Fetisch ausgelebt hast? Nee, den habe ich da bei weitem nicht ausgelebt, den kann ich da auch nicht ausleben. Aber wenn überhaupt, hast du so ein bisschen angefangen, ihn da auszuleben? Das habe ich, ja. Ja, und vorher noch nie? Höchstens in Ansätzen, wo dann allerdings immer wieder von der Frau kam oder so, ich will das nicht. Ja. So, und ich meine, ich bin natürlich auch so ein Typ, der sagt, ja klar, wenn die Frau das nicht will oder so, die will ich da auch nicht mit biegen und brechen dazu zwingen. Ja, dann reden wir genau über den Punkt, da ist irgendetwas sehr Tiefes in dir, eine sehr große Gier nach einer besonderen Art von Sexualität, die du bisher kaum gelebt hast. Du bist 34 Jahre alt, also kann ich mir schon vorstellen, dass das aus dir raus will und dass du es leben willst. Mhm. Ja, dann lebt das erstmal. Und wenn du dann das Glück noch hast, eine Frau zu finden, mit der du das teilen kannst, ist es wunderbar. Aber die Schwierigkeit ist schon sehr groß. Ohne jetzt zu wissen, was es genau ist. Aber das ist bei so Fetischgeschichten immer der Fall. Das ist schwierig. Aber leg es doch erstmal aus. Geh da erstmal raus in die Welt und such dir Partnerinnen, mit denen du das machen kannst, was auch immer das ist, wenn die auch Bock drauf haben. Ja, so, nur dann... Du sagst es gerade oder so, nur wenn ich diese Frau dann nicht finde, beziehungsweise, ja, nee, darum geht's ja nicht, ob ich die Frau jetzt finde, die diesen Fetisch teilt oder nicht oder so. Letzten Endes ist es ja gar nicht das, was ich suche. Ne? Was suchst du denn? Die große Liebe. Ja, gut, aber du suchst also natürlich die große... Die allerdings auch das haben sollte... Ja, darüber reden wir die ganze Zeit. Ne? Aber... Ja, gut, ja, aber das ist das Problem. Ich wiederhole mich jetzt zum dritten Mal. Das ist genau das Problem. Und wenn je spezieller ein Fetisch ist, desto schwieriger ist es natürlich, dass man einen Partner findet, den man liebt und mit dem man das auch teilen kann. Aber deswegen sage ich ja zu dir, leb doch erstmal deinen Fetisch aus. Und wenn sich dann in der nächsten Zeit etwas ergibt, umso schöner. Aber leb's doch erstmal. Geh auf die Suche. Vielleicht wirst du bei der Suche, nur wenn du deine Sexualität ausleben willst, vielleicht findest du da schon eine Frau, mit der auch mehr passieren kann. Wir theoretisieren doch gerade. Ran, mach was, Junge. Ja, du hast recht, aber es gibt immer so ein schönes Sprichwort, Sex ist nicht alles oder so. Aber offensichtlich hast du es lang genug vermisst und hast es nicht ausgelebt, dann lebst du erstmal aus und dann gucken wir weiter. So, okay. Volker Ewe, uns jetzt im Kreis drehen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Alles klar, finde ich auch erstmal plausibel. Vielleicht können wir nochmal irgendwann reden, das würde mich schon interessieren. Wenn du mir vielleicht dann noch mehr erzählst, können wir noch mehr Butter bei die Fische tun. Ja? Würde ich gerne machen und denke ich mal, lassen wir uns dann auch mal drauf ein. Ja, sehr gerne, Volker. Ich freue mich. Alles Gute wünsche ich dir. Viel Erfolg. Ja, folgendes eine Bitte hätte ich noch. Die berühmte Bitte nach dem Autogramm. Gerne. Wir rufen dich an wegen der Anschrift. Alles klar. Tschüss. Ich danke dir vielmals. Ciao. Okay, ciao. Tschö. Natascha, 20, guten Morgen. Guten Morgen. Natascha, um was geht's bei dir? Ja, ich bin gerade so ein bisschen nervös. Egal. eigentlich geht's eigentlich bei mir so darum, dass ich mich ziemlich einsam und verlassen momentan fühle. Warum? Weil erstmal mein Freund ist momentan auf See für 3 Monate. Oh, das ist hart. Ja, und wir sind gerade erst so kurz zusammen. Und wie lange seid ihr zusammen? Seit dem 19.3. sind wir jetzt gekommen. Ach, 19.3. Und wann ist er auf See gegangen? Am 12. April. Oh, das ist natürlich ganz, ganz bitter. Wo fährt er denn hin? Der ist jetzt gerade aus Kopenhagen, ist er jetzt gerade rausgefahren. Ja? Und das Wochenende war jetzt in Kopenhagen gewesen. Ja. Und jetzt sind die auf dem Weg nach Spanien. Und wohin geht die Reise dann noch weiter? Oder? Ja, die geht dann noch ins Mittelmeer und dann geht sie noch nach Kanada. Und da ist eine große Feier wegen Marine. Und was, wegen Lawine? Ja. Wegen der Marine. Ach, wegen der Marine. Mhm. Mann, und du arme Seemannsbraut, du sitzt jetzt zu Hause und ihr könnt ja wahrscheinlich viel telefonieren oder skypen oder irgendwas könnt ihr bestimmen, ne? Ja, aber kein Internet zu Hause. Ach so. Das wird schwierig. Ich war die erste Zeit, wo er weggefahren ist, war ich viel in so einem Internetcafé bei uns hier in Wilmshaven. Und das nennt sich Newscafé, da kann man umsonst ins WLAN gehen. Ja. Und da habe ich stundenlang gesessen und auf eine E-Mail von ihm gewartet, obwohl ich genau wusste, er hat auch Wache und muss auf Arbeit. Oh Mann. Perspektive. 3 Monate kann man natürlich rumkriegen. Wie lange ist er denn dann wieder hier? Ja, das weiß ich nicht. Er will ja nach dieser 3-Monaten-Fahrt, will er irgendwann nochmal 6 Monate weg. Nur mein Problem ist halt, wie gesagt, er kennt das ja schon mit dem Wegfahren. Mhm. Er war ja schon mal 6 Monate weg und so. Und und für mich ist es natürlich eine ungewohnte und neue Situation, so lange von meinem Partner getrennt zu sein und vor allem, weil es alles noch so frisch ist. Allerdings, vor allen Dingen mit der Perspektive, dass er dann vielleicht ein paar Wochen hier ist und dann ist er 6 Monate wieder weg. Ja, genau. Und das Problem ist bei mir einfach, dass ich nicht so recht weiß, was mit mir anzufangen. Klar, beruflich gucke ich zwar, dass ich weiterkomme und so, aber irgendwo fehlt jedes Mal was. So, die Frage ist, bist du denn wirklich volle Kanne in ihn verliebt? Oh, richtig. Oh, richtig. Also, ich sag mal so, ich habe vor ihm hatte ich schon eine Beziehung gehabt, da habe ich echt gedacht, oh Gott, das ist der jetzt. Und dann war aber immer diese Unsicherheit zwischen mir und meinem Ex-Partner da, von wegen, weiß nicht, empfindet er das Gleiche? Und hast du denn das Gefühl, dass der Seemann das Gleiche für dich empfindet, wie du für ihn empfindest? Ich weiß es sogar, das ist das ja. Was? Also, du weißt es? Also, ja, es ist diese totale Vertrautheit. Okay, keine Unsicherheit. Dann musst du jetzt durch die 3 Monate durch. Und dann muss man sehen, wie sich das alles weiterentwickelt. Er wird ja nicht sofort dann wieder weg sein für die nächsten 6 Monate, oder? Nee, ich hoffe es nicht, aber... Gibt es da nicht so einen Seefahrerplan, wie lange er dann hier ist? Ich glaube nicht, aber ich denke mal, das wird er mir dann erzählen. Ja, das glaube ich schon, dass der weiß, wie es dann weitergeht. Also, Natascha, toll, dass du dich verliebt hast. Bitter, dass er jetzt nicht da ist, aber ich finde, wenn man so verknallt ist, muss man das aushalten. Und umso schöner ist es, wenn man sich dann wieder trifft. Ich muss Schluss machen, die Sendung ist vorbei. Alles Liebe wünsche ich dir, Natascha. Ja, danke. Tschüss. In der Technik, Mandy Pietschmann. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und wir hören und sehen uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bye, bye.